50 languages. 75. 75. Etwas begründen, 1. Etwas begründen, 1. Warum kommen Sie nicht? Warum kommen Sie nicht? Das Wetter ist so schlecht. Das Wetter ist so schlecht. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist. Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Er ist nicht eingeladen. Er ist nicht eingeladen. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Warum kommst du nicht? Warum kommst du nicht? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Warum bleibst du nicht? Warum bleibst du nicht? Ich muss noch arbeiten. Ich muss noch arbeiten. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Warum gehen Sie schon? Warum gehen Sie schon? Ich bin müde. Ich bin müde. Ich gehe, weil ich müde bin. Ich gehe, weil ich müde bin. Warum fahren Sie schon? Warum fahren Sie schon? Es ist schon spät. Es ist schon spät. Ich fahre, weil es schon spät ist. Ich fahre, weil es schon spät ist.